Ich stehe auf von Deutsch gefesselt am Bett. Ich schlage dich grün und blau. Du Sau, du Hure, du Frau, du Schlampe, du Nutte. Ich schlucke und spucke und flute deine Luke. Ich rotze in das Maul, bis du jämmerlich ertrinkst. Ich bin voll drauf, ich furze, es stinkt. Sind immer noch die Besten. Wir halten sie in Kästen, um sie zu messen, um sie zu verkaufen. Sie können nicht mehr glauben, denn sie sind zu fett. Doch Hammer im Bett, das ist der besondere VDR-Geschmack, dicke Titten, fette Arsch und Beine abgehackt. VDR ist Lebensstil von Homos und Arbeit. Halten wir nicht viel, denn wir lieben es zu foltern, zu schlachten und zu flicken. Deutschland in Gefahr, denn die Bombe ist am Ticken. Voll drauf, wir sind voll drauf. Voll drauf, voll drauf, voll drauf. Wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf. Perversion und Aggression, weiterhin die Kombo, die sich absolut lohnt. Weshalb ich die Nutte mit Steinen beschmeiße? Die offenen Munden salbe ich ein mit Scheiße, während ich hier durch die Fotze an die Gebärmutter untergreife und eins in die Eierstöcke rausreiße. Das eine erledige ich mit der rechten, das andere mit der linken, die Pisse zum Trinken. Kipp ich hier ins Glas und das voll auf den Kameras. Lass die Fotze liegen in der Kammer. Gas stimmt in den Raum, wie in ihre Ohren der VDR-Sound. Voll drauf, wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Voll drauf, voll drauf. Wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, wir sind voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf.